Für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, den sie zu vollziehen haben. So sollen sie mit dir nicht über die Angelegenheit streiten. Und rufe zu deinem Herrn, du verfährst fürwahr nach einer geraden Rechtleitung.